WDR 5. Neugier genügt. Also meine erste Berührung mit dem Rhönrad war eigentlich bei unserer Trainerin im Garten, die bei uns in der Nachbarschaft wohnt und die da so ein altes Rhönrad ausrangiert hatten und das irgendwie an eine Reckstange gehängt haben. Ja, und da war ich das erste Mal in einem Rhönrad und fand das ganz klasse und kam dann nach Hause, Mama, Mama, ich möchte Rhönrad touren. Und so habe ich dann damit angefangen. Sarah Metz, 21, Weltmeisterin im Sprung und mit dem deutschen Team. Das Faszinierende finde ich eigentlich, dass man sich ja komplett über Kopf bewegt, durch den Raum bewegt. Das ist ja sehr viel Gleichgewicht und ja, muss man sehr gut auch mit dem Rad quasi harmonieren und das finde ich so toll an dem Sport. In den letzten Jahren habe ich eigentlich immer 4-mal in der Woche trainiert, wie alle anderen hier auch im Training, und dann vor so großen Wettkämpfen haben wir dann zum Teil noch Lehrgänge irgendwie an Wochenenden gemacht oder so, und im Prinzip haben wir hier auch tolle Möglichkeiten, dass wir eigentlich jeden Tag eine Hallenzeit haben, wo wir dann auch trainieren können. Das ist nicht gut. Taunusstein, eine der Rhönrad-Hochburgen in Deutschland. Seit über 20 Jahren arbeiten hier zwei Vereine sehr erfolgreich zusammen. Jede Menge Welt- und deutsche Meister haben der TSV Bleidenstadt und die Sportvereinigung Neuhof hervorgebracht. Man muss auch sehen, dass einfach sehr viel Arbeit dahinter steht, ja, und auch einfach Konsequenz und Beharrlichkeit. Und es zeigt sich auch immer wieder da, wo es einfach engagierte Leute gibt, da klappt das auch. Katja Hohmeier, 46, Rhönrad-Bundestrainerin und Ex-Weltmeisterin. Sie trainiert auch die Taunussteiner Spitzensportler. Turngerät aus zwei großen, durch Querstangen verbundenen Stahlrohrreifen, zwischen denen akrobatische Turn- und Sprungübungen durchgeführt werden können. So beschreibt der Duden kurz das Rhönrad. Der Durchmesser des Rades muss der Größe der Sportler mit ausgestreckten Armen entsprechen. Es sind 6 Querstangen, die die beiden kunststoffbeschichteten Stahlreifen zusammenhalten. Diese Sprossen dienen den Athleten auch zum Abstützen, etwa bei einem Spagat im Rad oder als kleine Reckstangen für Übungen wie Hüft- oder Knieumschwünge. Auf den beiden unteren Sprossen, die enger nebeneinander liegen, sind Holzbretter für die Füße befestigt. Für das Rollen über Kopf und Vorführungen mit frei beweglichen Händen und Armen können die Füße mit Bindungen festgezurrt werden. Oben im Rhönrad sind 4 Griffe angebracht, 2 parallel gegenüber an den Reifen und je einer an den beiden oberen Sprossen. Daran können sich die Athleten festhalten und dem Rad Schwung geben. What goes up must come down. Körpergröße plus 35 cm. Das ist die Faustregel für ein passendes Rhönrad. Gängig sind Räder von 1,30 m bis 2,40 m. Das Gewicht 40 bis 60 kg. Training der Leistungssportler in Taunusstein. Während Sarah Metz ganz oben auf dem Rad immer wieder einen Handstand übt, feilen andere Spitzenathletinnen an ihrer Kür im Geradeausfahren. Einer von 3 Wettkampfdisziplinen. Dabei muss das Rhönrad auf beiden Reifen rollen, in einem 23x3 Meter großen Streifen. Seit die Kür, zumindest bei den Erwachsenen, mit Musik geturnt werden kann, sind die hochkarätigen Übungen im hin- und herrollenden Rad noch tänzerischer, noch ästhetischer geworden. Bei Spiraletouren ist es eher wie eine Münze, die man so antrudelt. Das heißt, man kommt quasi während seiner Übung immer näher zum Boden. Und am Ende stellt man das Rad wieder auf, dass es auf beiden Reifen steht. Und beim Sprung versucht man eben mit verschiedenen Varianten aufs Rad draufzukommen, um dann irgendwelche Salti oder andere Sachen runterzuspringen. Julia Seifert, 23. Sie kam als 7-Jährige vom Rock'n'Roll zum Rhönrad. Die Spitzensportler haben eine turnerische Grundausbildung. Denn die artistischen Übungen im Rad erfordern einen ausgeprägten Gleichgewichtssinn, gute Orientierungsfähigkeit und Koordination sowie Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit. Mit unserem Team hier in Taunusstein haben wir viele Shows, auch außerhalb von Europa, waren jetzt in Kanada dieses Jahr. Und das ist natürlich schon ein super Erlebnis. Und das wird dann, weil wir eben gebucht werden, von den Leuten auch bezahlt. Also es ist schon echt eine super Chance, mit dem Sport auch rumzukommen. Wir bauen so im Schnitt im Jahr 170 Rennräder. Und das ist eigentlich der Markt für die ganze Welt. Ja, also mehr passiert nicht. Oswald Zimmermann, 63. Er fertigt die ungewöhnlichen Sportgeräte seit 1988. In Taunusstein, nicht weit entfernt von der Trainingshalle. Heute sind fast alle Räder geteilt. Wegen des Transportes. Und wir haben die Beschichtung noch mal ein bisschen mehr Grip gegeben. Wir haben also im Auswahl des Kunststoffes haben wir da ein bisschen was geändert. Aber sonst sind die eigentlich gleichbleibend, weil es ja ein Wettkampfturngerät ist und es muss halt gleichbleibend sein. Ein ungeteiltes Rennrad kostet knapp 900 Euro, ein zweigeteiltes Rennrad kostet 1200 Euro und ein viergeteiltes Rennrad, wo wir 20 Stunden Arbeit dran haben, kostet 1500 Euro. Der Erfinder des Rennrades war Otto Feig, 1890 in der Pfalz geboren, Eisenbahner und Gewerkschafter. 1932 hat er geschrieben auf Anfrage der Presse, dass er bei seinem Großvater in der Schmiede in Reichenbach sich als Kind so zwei Wagenreifen nahm, hat die miteinander verbunden, seine Füße festgebunden und ist einen Abhang hinuntergerollt. Gerd Häsel, Sammler aus Otto Feigs Geburtsort Reichenbach-Stegen. Nach einer Schlosserlehre arbeitete Otto Feig im Eisenbahnbetriebswerk Ludwigshafen. Er schloss sich dem sozialdemokratisch geprägten Süddeutschen Eisenbahnerverband an, einem Vorläufer der Eisenbahnergewerkschaft. Während der französischen Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg sabotierte Feig mit Gleichgesinnten Kohlezüge nach Frankreich. Dafür steckten ihn die Franzosen 1920 zwei Jahre ins Gefängnis. Und dort soll er sich an dieses Kinderspielzeug erinnert haben und hat es dann etwa 22 in Ludwigshafen am Rhein gebaut. Er war dort Gründungsvorsitzender eines Sportvereins und auf dieser Sportanlage wurde ein Foto gemacht, das diente ihm dann als Vorlage für die Patentzeichnung. 1923 jedoch wies die französische Besatzungsmacht Otto Feig mit weiteren 5000 Eisenbahnern aus der pfälzischen Heimat aus. Die Familie zog in die Rhön, die Heimat seiner Frau. Im Dörfchen Schönau an der Brent eröffnete der gelernte Schlosser dann eine Metallwerkstatt. Und dieses Rad hat er dort 25 zum Patent angemeldet als Reifen-, Turn- und Sportgerät. Und erst 1926 hat er es als Rhönrad patentrechtlich eintragen lassen. Heute wird man sagen, aus marketingtechnischen Gründen. Der weitsichtige Erfinder ließ sich sein Patent gleich in 30 Ländern schützen. What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Otto Feig hat nicht nur das Rennrad erfunden, er hat es auch gleichzeitig geliebt und war visionär und wollte es weltumspannend eigentlich verbreiten, um zu sagen, treibt Sport, genießt den Sport, aber bleibt dabei Freunde und geht im Frieden miteinander um. Dr. Jörg Winkler, 60, studierte Sport und Geschichte in Magdeburg und arbeitet heute als Lehrer und Bewegungstherapeut. Der 13-malige DDR-Meister im Rennradturnen führt seit Ende der 70er Jahre ein umfangreiches historisches Archiv. Ich möchte, dass die jungen Rennradturner immer auch den Blick mal zurück machen, um einfach zu sehen, es ist nicht selbstverständlich, was heute in den Hallen steht. Es gab Zeiten, da war ganz wenig da und da war das auf einem ganz geringen Niveau. Da hat man sogar noch im Freien geturnt auf dem Holzbrett, auf dem Holzpodium. Der weltoffene Sozialdemokrat Otto Feig hatte es anfangs nicht leicht. Bei den strammen, konservativen Turnvereinen in Deutschland stieß er Mitte der 20er Jahre mit seiner Erfindung auf verschlossene Türen. Nachdem er eine Sportmesse in Leipzig sozusagen als Privatmann besuchte und vor den Toren mit Rennrädern rollte, fanden sich sehr schnell Interessenten, die ihn einluden nach Frankreich, nach England. Und 1927 gab es dann die erste Reise in die USA und er verbreitete dort sein Rennrad. Für die Werbetouren ins Ausland stellte Feig eigens eine Musterriege exzellenter junger Rennradturnerinnen und Turner zusammen. Besonderes Interesse riefen deren Vorführungen beim Militär hervor, vor allem bei den Fliegern. Denn mit dem Rad aus der Rhön konnte der Gleichgewichtssinn sehr gut trainiert und ausgeprägt werden. So kam der Doppelreifen aus Deutschland nicht nur in den späten 20er Jahren bei der britischen Royal Air Force zum Einsatz, sondern später auch beim sowjetischen Militär. Eines der wichtigsten Dokumente in der Sammlung ist ein Buch aus dem Jahre 1938 in russischer Sprache, welches auf die Verwendung des Rhönrads hinweist, auf Techniken, aber auch auf klare, ja, muskuläre Schulungen für Soldaten. Und die Kuriosität für mich als Historiker ist, dass alle Abbildungen im russischen Buch dem des ersten Buches aus Deutschland haargenau entsprechen. Das Rhönrad, ein Leitfaden für seine Verwendung mit Darstellungen in Wort und Bild. So lautete der Titel des deutschen Originals, das 1927 in Berlin erschienen war. Herausgegeben von Dr. W. Schütz von der Preußischen Hochschule für Leibesübungen in Berlin-Spandau. Die Hochschule hatte das neue Turn- und Sportgerät für die Ausbildung der Studenten übernommen. Auch die Berliner Polizei nutzte das Rhönrad, um ihre Beamten zu trainieren. Nach der begeisterten Aufnahme, die das Rhönrad in außerdeutschen Ländern gefunden, werden die Sportkreise fast aller europäischen Nationen ihr Augenmerk in diesen Tagen auf Bad Kissingen richten, wo zum ersten Male Ausländer mit dem deutschen Rhönrad in den allgemeinen Wettbewerb treten. August 1930. Die Presse kündigt das erste internationale Rhönradturnier an. Aus Frankreich, England und Russland kommen Athleten in die Bayerische Rhön. Zahlreiche Film- und Presseleute berichten über Hindernis- und Staffelwettbewerbe, Bergab-, Motorrollen und das Darstellen von Pyramiden. Otto Feigs Reifen-, Turn- und Sportgerät wird nun auch in Deutschland bekannter und findet größere Verbreitung. Vor allem in Eisenbahnersportvereinen. Am Adolf-Hitler-Platz steht eine junge Eiche. Auch die Nationalsozialisten entdecken die Attraktivität des Rhönradturnens für ihre Propagandazwecke. Athletische, hübsche Mädels und junge Männer mit durchtrainierten Körpern, diszipliniert in geordneten Rhönradbahnen rollend, das gefällt dem Führer und seinem braunen Gefolge. Es kommt zu zahlreichen Schauauftritten, bei Reichsparteitagen in Nürnberg etwa oder während der Olympischen Spiele 1936. Als 120 Rhönradturnerinnen und Turner im Berliner Olympiastadion vor dem Führer und vor den Medien der Welt eindrucksvoll ihr Können zeigen. Was der jungen Sportart erst richtig zu großer Popularität verhilft. Der Sammler Gerd Hesel weiß aber von Otto Feig. Von den Nazis selbst ließ er sich nie vereinnahmen. Und Rhönradforscher Jörg Winkler spricht von einem historischen Zufall. Die Nazis kommen an die Macht, das Rhönrad wird immer mehr in der Öffentlichkeit präsent. Und dann ist es natürlich, dass man eine Verbindung herstellt, die es eigentlich gar nicht gab. What goes up must come down. Spinning wheel, got to go. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es sehr schwer, weil das Rhönrad im Ausland als deutsches Rad verschrien war. Und in manchen Gegenden hieß es auch, es sei ein Nazi-Produkt oder ein Nazi-Rad. Und mit Turnern aus den Niederlanden hatte ich mal ein Gespräch. Die hatten dort Stadtschwierigkeiten überhaupt, um da wieder regelmäßig Rhönradturnen zu betreiben. Auch der Neuanfang in der Bundesrepublik war mühsam. Erst als die Rhönradturner sich beim Deutschen Turnfest 1958 in München einer großen Öffentlichkeit präsentieren konnten, schien der Bann etwas gebrochen. 1959 folgte dann die Aufnahme in den Deutschen Turnerbund DTB. Und 1960 fand die erste Meisterschaft statt. Perspektiven völlig neuer Art eröffneten sich einem Aufgebot unentwegter Rhönradsportler, die durch die Straßen Hannovers rollen, um in der Kuppelhalle ihre ersten deutschen Meisterschaften auszutragen. Herzog Ernst August drehte sich samt Pferd etwas indigniert um seinen Sockel, als trotz polizeilicher Zensur die geschicktesten Rhönradler zeigten, wozu der Mensch fähig ist, wenn er auf übliche Fortbewegungsarten ganz verzichtet. Richtigen Aufschwung erhielt das Rhönradturnen erst in den 80er Jahren. Beim Deutschen Turnerbund hatte sich eine Rhönrad-Schauturngruppe etabliert. Die weckte mit sehr modernen Choreografien während der großen internationalen Turnfeste, den sogenannten Gymnastraden, großes Interesse am Rhönradsport. Vor allem 1982 in Zürich und 1987 im dänischen Herning. So entstanden Kontakte in viele europäische Länder, aber auch nach Japan und Israel. 1990 gab es den ersten Europacup in Taunusstein und im Zuge der deutschen Vereinigung wurden auch die DDR-Rollenradturner in den DTB aufgenommen. Wir sind sehr schnell integriert worden, es hat viel Spaß gemacht. Wir mussten natürlich wesentlich neue Elemente erlernen, die durch unsere materiellen Voraussetzungen nicht möglich waren. Das gab natürlich erstmal einen gewissen Rückschlag, aber die freundschaftliche Herzlichkeit, das turnerische Miteinander, das war da. Jörg Winkler war 1963 in Magdeburg zur DDR-Rhönrad-Familie gekommen. Die war mit etwa 300 Aktivisten sehr überschaubar. Als öffentlicher Wettkampfsport fand das Rhönradturnen immerhin mediale Beachtung. Ansonsten war es auch in der DDR eine nicht förderungswürdige Randsportart. Es gab kaum Rhönräder, die neu waren. Es wurde alles mit Altmaterial gearbeitet. Es gab keinen Vertrieb für Rhönräder. Man konnte keine neuen Rhönräder kaufen. Und diese kleine Familie hat natürlich sehr zusammengehalten und das Rhönradturnen auch realisiert. Die erste DDR-Meisterschaft hatte schon 1956 in Görlitz stattgefunden. Aber 1972 kam es zu einer ernsthaften Krise. Da gab es so wenig Starter für die DDR-Meisterschaft, dass diese abgesagt wurde. Und ich war damals noch sehr jung, aber habe die ganzen Gespräche schon mitnehmen können, war die Entscheidung der Verantwortlichen, wenn wir jetzt ein zweites Jahr etwas ausfallen lassen oder ein drittes Jahr, dann bricht diese Sportart zusammen. Sie brach nicht zusammen. Von 1973 an bis zur Wende wurden wieder regelmäßig Meisterschaften durchgeführt, zusätzlich dann auch im Kinder- und Jugendbereich. Und 1980 verbesserte sich überraschend auch die Materiallage. In Stendal tauchten hinter einer Turnhalle, tief im Gestrüppdickicht, alte Rhönräder auf. In einer Aktion haben wir dann da sozusagen 10 Rhönräder aus diesem Gestrüpp befreit, haben sie mit Sandstrahlgebläse wieder glatt gemacht, neu gestrichen und noch bis zum Jahr 1990 in verschiedenen Vereinen verwendet. Mit vereinter Kraft bringen deutsche Rhönradturner aus Ost und West das Feigsche Rad dann auch international so richtig in Schwung. 1995 gründet sich der Internationale Rhönradverband und es findet die erste Weltmeisterschaft statt, die seither im Zweijahresrhythmus ausgetragen wird. Seit 2002 gibt es alle 2 Jahre zusätzlich noch einen World Team Cup. Inzwischen hat das Turngerät eine kleine Schwester erhalten, das Sirwheel, auch Monowheel genannt, ein übergroßer Hula-Hoop-Reifen sozusagen, mit maximal 15 Kilo nur ein Viertel so schwer wie ein Rhönrad. Es ist nach dem kanadischen Artisten Daniel Sir benannt, der damit 2003 die Silbermedaille beim Pariser Zirkusfestival Mondial du Cirque de Demain gewann. Seit 2013 werden auch im Sir-Turnen Weltmeistertitel vergeben. Mit dem bei Shows sehr gefragten Monowheel hat der Sport zwar etwas mehr Pep erhalten und ist unterhaltsamer geworden, aber große Aufmerksamkeit und Förderung blieben weiterhin Fehlanzeige, bedauert die ehrenamtliche Bundestrainerin Katja Hohmeier. Wir sind im DTB halt dadurch, dass wir nicht olympisch sind, eben stehen wir sehr als Randsportart da und kriegen dann eben auch entsprechend wenig Gelder und müssen dann halt viel selber finanzieren oder eigentlich alles selber finanzieren. Um bei der letzten WM überhaupt antreten zu können, mussten viele deutsche Spitzenathleten über Crowdfunding und von Sponsoren Geld für Reise und Unterkunft erbetteln. Wir überlegen und wir planen immer um. Aber ich glaube, es liegt grundsätzlich auch so ein bisschen einfach an dem Sportgeschehen generell, dass einfach viel Fußball- und Ballsportarten im Vordergrund stehen und eben dieses Turnen einfach nicht so sehr gefragt ist. Mit Ausnahme von Großveranstaltungen wie Welt- oder deutschen Meisterschaften bleiben die Zuschauerränge meist leer. Und das Medieninteresse hält sich sehr in Grenzen. Dennoch. So Weltmeisterin Sarah Metz. Es ist ein besonderer Sport. Das Tolle für mich ist, dass es einfach Spaß macht und ja, ich es einfach immer genieße und mich freue, ins Training zu gehen und eben quasi verliebt bin in diese Sportart. What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Right painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.